Hey, schön, dass du da bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit René, Marc und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 53. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der sich schon Chips, Flips und Cola bereitgestellt hat, denn heute wird's fantastisch cineastisch. Hier ist René. Ja. Hallöchen. Hallo Stefan und danke für die nette Begrüßung und auch von mir ein herzliches Willkommen an den digitalen Empfangsgeräten da draußen, an dem wunderschönen 25. Februar 2021. Und ja, wie ich so gerne zu sagen pflege, weil es zu dritt immer mehr Spaß macht, haben wir heute mit dabei, wie immer, unseren Marc. Hallo Marc. Ja, ich grüße euch. Hallöchen auch da draußen. Schön wieder bei euch zu sein. Du, ja, wir mögen es lieber zu dritt. Das erinnert uns daran, dass eine wunderbare Künstlerin verstorben ist. Françoise Cactus, bekannt von Radio 1, wo sie auch als Moderatorin gearbeitet hat. Und wir erinnern uns an ihren Welthit Ich liebe Liebe zu dritt. Nee, an den Welthit erinnere ich mich nicht. Ich mich auch nicht. Hätte ja sein können. An den Hit. Ja, Hit. Ja. Da kann ich schon mal so viel verraten. Wir werden heute noch einen Hit in der Sendung haben. Und wir werden für euch auch ein paar tolle Tipps parat haben. Aber ich würde sagen, dazu später mehr. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, nicht gleich das Pulver am Anfang verschießen. Schabuf. Ja, genau. Marc ist eigentlich für die Geräusche da. Ach, sorry. Da kam nichts. Ja, da kam ja nichts. Muss ich das übernehmen? Entschuldigung, ich bin hier tierisch beschäftigt. Ich muss mich auf den Podcast vorbereiten. Ja. Ihr macht euch ja keine Vorstellung. Gut, so. dann würde ich die Chance mal nutzen und kurz ein bisschen zum Besten geben, was mir die Woche über passiert ist. Ihr habt mich ja angesteckt. Es interessiert uns. Mit Chatroulette. Was? Also, es war so. Es begab sich zu einer Zeit, da hatten wir eine Redaktionssitzung am Anfang der Woche. Und da merkt man gleich, ich brauche nicht lange, um mich anzustecken. Und ich weiß gar nicht, wie kam ich auf Chatroulette? Du kamst da drauf. Von also ganz alleine. Es gab irgendwie einen Punkt, da kamen wir auf Chatroulette und da dachte ich da, weil unsere Redaktionssitzung ist ja videobegleitet gewesen an dem Tag, weiß ich, ja doch, ist ja immer mit Video, hatte ich mal meinen Bildschirm geteilt, bin ins Chatroulette rein und ich glaube, wir haben in nicht mal 10 Sekunden ein paar Dinge gesehen, die wir eigentlich gar nicht zu Gesicht kriegen wollten. Ja. Und jetzt dachte ich mir, das kann doch nicht sein, dass dieses System da so funktioniert. Also für die unter euch, die Chatroulette nicht kennen, das ist ein Dienst, den gibt es schon eine ganze Weile. Ich glaube seit 2009 von einem 17-jährigen Russen entwickelt und der hatte die eigentliche Idee, Leute Videochat-technisch zufällig zu verbinden. Dann müsst ihr euch vorstellen, jetzt heute in der Videokonferenzzeit, in der wir leben, wäre es doch geil, einfach mal ein Gesicht vor die Nase geworfen zu bekommen und sich, ist ja wie Speed-Dating, fällt mir ja gerade ein. Auf gut Glück. Genau. Also, man kriegt dann irgendjemanden vor die Nase geworfen. Seltsamerweise, und das wissen... Nee. Was? Nicht irgendjemand, irgendwas kriegt man vor die Nase unter geworfen. Umständen auch irgendwas. Und ich wollte gerade darauf hinaus, Stefan, wir beide sind ja mit der Videolandschaft im Internet groß geworden. Und du erinnerst dich vielleicht, dass wir so einen Service mal angeboten haben, wo man, wenn man eine Webcam hat, so unseren Firmenserver nutzen konnte, um sein Webcam-Bild darüber auszustrahlen, kostenfrei. Und ihr könnt euch sicher schon denken, was gerade die männlichen Nutzer dort besonders gerne in die Kamera gehalten haben. Es ist ein Phänomen. Kann das irgendeiner von euch nachvollziehen? Also, ja, Stück weit schon. Ich bringe da immer ganz gerne einen Ausspruch, der da lautet: Alles, was Männer tun und erfinden, ihre ganzen Errungenschaften, sind eigentlich hauptsächlich für eine Sache da, nämlich irgendwie Frauen zu beeindrucken, um nicht zu sagen, um sie ins Bett zu gehen. Warum hat Edison die Glühbirne erfunden? Er hätte es um eine Frau ins Bett zu kriegen. Im Dunkeln ist gut munkeln. Ja, aber dann heißt es, dass ich jetzt Glück habe. Warum dass machen wir diesen Podcast? Um eine, verstehe. Aber dann ist es ja die ungefährliche Variante, weil ihr werdet hier keine, ihr werdet hier nichts zu Gesicht bekommen, was ihr, was wir vielleicht gar nicht zeigen wollen. Und ich freue mich, danke Stefan, danke Marc, dass das bisher auch noch nicht passiert ist bei unserem Videorückkanal, den wir ja hier miteinander haben. Dankeschön. Ja. Aber ich möchte noch kurz erzählen. Unsere Gesichter sind zu sehen. Ich dachte jetzt, ich gehe da rein und zeige den Leuten mal Zaubertricks. Die zeigen mir ihren Dick, ich zeige einen Trick. Ne? Und hat super funktioniert. Also ich habe, man muss dazu sagen, es gibt zwei Wege da einzusteigen, den moderierten Weg und den unmoderierten. Auf dem moderierten wird sehr viel ausgeblendet schon, da bekommt man so eine Dinge nicht oft zu sehen. War sehr unterhaltsam. Ich habe mit Leuten gesprochen aus Texas, aus Indonesien, aus Indien, aus Ägypten. Also ich habe mal echt einen Abend da verbracht und ja, also ich glaube, den einen oder anderen konnte ich davon abhalten, sein Gemächt zu zeigen. Die waren dann wahrscheinlich ein bisschen überrascht von meiner Zauberperformance. Ja, hat eine Menge Spaß gemacht, müssen wir unbedingt mal zusammen machen. Und die haben dir doch ihre Zaubertricks gezeigt, aus klein macht groß. Ist tatsächlich nicht passiert. Wahrscheinlich warten die ja wirklich auf die Frauenwelt. Ich möchte noch einen ganz, ganz wichtigen Tipp geben. Wenn ihr jetzt unbedingt auf Chatroulette stürzen wollt. Macht's nicht, Leute. Also entweder hört ihr auf Stefan oder ihr hört euch den Profi-Tipp an. Zeigt nichts in die Kamera, was ihr nicht wollt, was eure Eltern oder eure Familie sehen, weil es gibt da tatsächlich eine Abzockmasche, in der junge Ladies vor der Kamera sitzen und dann anfangen mit einem zu flirten und dich dann dazu zu bewegen, dass du Körperteile zeigst. Ist ja eine direkte Verbindung, das heißt, es guckt keiner mehr zu. Ja. Und das Ding ist, der Trick funktioniert wie folgt. Ihr werdet dann eben Körperteile von euch zeigen, um andere Körperteile zu sehen. Und dann wird man euch sicherlich fragen, wollen wir nicht auf Facebook uns befreunden? Und das ist die zweite Stufe des Tricks, denn in dem Moment wissen diejenigen, wer eure Freunde sind, wer eure Familie ist, haben die Kontakte zu denen. Und dann kommt die dritte Stufe des Tricks. Dann bekommt ihr ein Video geschickt, wie ihr schöne Teile in die Kamera haltet. Und mit dem Hinweis, dass dieses Video, wenn ihr nicht Geld überweist, an deine Facebook-Freunde geschickt wird, die demjenigen dann auch bekannt sind. Also nur noch mal der Vollständigkeit halber, es handelt sich hierbei um Schweinkram. Ja. Tut's jetzt nicht. Wissen wir auch, René, warum wir bei Facebook gefreundet sind. Nee, jetzt weißt du, warum ich meinen Facebook-Account gelöscht habe. Sowas passiert mir auch nur dreimal. Die Nachrichten waren gar nicht von dir. Okay. Liebe Zuhörer, ja, Betroffene unter euch können sich gerne an uns wenden. Ja. Wir können euch zwar nicht mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber wir hören ganz gerne mal zu. Ein Erfahrungsbericht würde uns, ja, würde uns wahrscheinlich erhören. Werden jetzt einige sagen, nachdem sie diesen Erfahrungsbericht von René gehört haben, wieso Chatroulette mache ich täglich bei WhatsApp? Ja, kann man auch machen. Das passiert ja sogar Politikern, ne? Ja. Oder Wendlers. Sei es drum. Gut, soviel zum Thema Gurkenshow, ja. Dann aber ich will noch einmal von Marc hören, wie er das fand. Es war Schweinkram! Genau. Ja. Gut. Marc hat schon gesagt, Feedback. Wollen wir diese Gelegenheit nutzen, kurz darauf hinzuweisen? Also wenn ihr mit uns reden wollt, genau, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, vielleicht auch etwas schickt uns Bilder. Schönes, ja, schickt uns bitte keine Bilder. wenn ihr uns Schweinkram schicken oder erzählen wollt, dann meldet genau. euch bitte. Hier kommen die Kontaktmöglichkeiten. Unser Podcast lebt von eurem Feedback. Deshalb schickt uns eine E-Mail an podcast@juba.de. Geht auf Instagram zu unserem Account podcast.iidi und kommentiert oder schreibt uns eine Direktnachricht oder geht auf podcast.juba.de. Eure Meinung ist uns wichtig. Liebe Zuhörer, das waren die Kontaktmöglichkeiten. Bezüglich Feedback wollte ich euch da draußen mal alle ganz herzlich beglückwünschen, dass ihr offensichtlich alle so körperlich fit und beieinander seid. Ihr erinnert euch In der letzten Folge habe ich über RVFIT berichtet, ein vom Staat subventioniertes Präventionsprogramm zur Erhaltung der Arbeitskraft mithilfe von Übungen körperlicher Art und Hinweisen bezüglich Stressbewältigung und gesunder Ernährung. Und euer Feedback dazu war einfach gleich null. Und das interpretiere ich einfach mal, euch geht's gut, das ist prima, Glückwunsch, weiter so. Haben wir auch alle genug Zeit, um Sport zu machen jetzt in Corona. Also ich glaube, der Heimsport, der ist extrem durch die Decke gegangen. Zumindest der Verkauf von Heimtrainergeräten. Ob der Sport damit tatsächlich so durch die Decke gegangen ist, ich weiß nicht. Ich habe dann neulich auf Instagram Werbung bekommen für irgendwelche so Gummibänder. Und der Witz ist, jetzt geht er schon wieder mit Schweinkram los hier. Echt, ja. Und wenn ich der Witz ist, dann bin ich schon wieder raus. Das ist fünf verschiedene Werbungen von fünf verschiedenen Plattformen, aber immer dasselbe Sportgerät. Aber die Preise unterscheiden sich auch, also die wanken echt zwischen, was wir gesehen, 20 bis 70 Euro. Krass, oder? Tja. Ja. Da wird man echt für doof verkauft im Internet. Allerdings. Dieses Internet. Allerdings. Verrückt. Ja. Na gut, aber ich sag mal, vor zwei Wochen bei unserem letzten Podcast waren die Leute wahrscheinlich nur im Schlitten draußen. Mittlerweile laufen sie wahrscheinlich in Badehose draußen rum. Der Sommer ist zwei Wochen später. Also ist das nicht geil, wie der Winter sich verpisst hat? Das war echt wie so bei der Herr der Ringe, wie Smeargol mit sich selber spricht. Dann verschwinde und komm nie wieder. Und verschwunden ist da mein Schatz. Der Winter ist einfach weg. Vielleicht bietet der März noch was. Naja, also, du wirst schon noch eine Schneeflocke sehen. Man munkelt, genau. Also heute haben wir bei 20 Grad und morgen wären es bei uns hier nur noch 10 Grad tagsüber. Das ist schon wieder ein Mörder-Temperatursturz. Aber ich rechne nicht mehr damit, dass wir winterliche Verhältnisse hier haben werden. Also ich würde fast so weit gehen, ihr könnt schon eure Sommerreifen aufs Auto ziehen. Das kommt auch bald, ist ja auch demnächst mal Ostern. Aber ich meine, es wurde ja auch immer gesagt, naja, der Winter, der ist nicht mehr so hier Klima und so. Wir kriegen hier keinen richtigen Winter. Und das war doch mal ein richtig geiler Winter. Der war kurz und heftig, so wie man sich das wünscht. Ja, genau. Ja. Prima. Darf ich gleich weitermachen mit einer richtig guten Nachricht? Die Älteren unter euch da draußen werden sich erinnern, dass ich gewettert und gezetert habe, dass Corona-bedingt viele liebgewordene Institutionen geschlossen haben, darunter das Café 7, wo ich meinen 50. Geburtstag noch feiern konnte. Und dann hieß es irgendwie, damals. Genau, im August, glaube ich, haben wir gefeiert oder im September. Und dann hieß es, ja, zum Jahresende machen die zu. Und das mag so gewesen sein, es mag aber auch so gewesen sein, dass sich jemand verlesen hat, weil auf deren Website habe ich jetzt eine Nachricht gefunden, dort stand bis 31. Januar 2021 geschlossen. Also entweder hat sich damals jemand verlesen und hat aus dem 31.12.2020 einfach den Januar gemacht oder besser gesagt umgekehrt, mein Fehler, oder aber sie haben tatsächlich nur den Januar 2021 geschlossen. Jedenfalls, das Café 7 ist nicht tot, sie sind wieder da. Und ja, freut euch. Sobald wieder gelockert wird, können wir da wieder schön einlüpfen gehen. Ich fand es sehr schön dort damals. Ne? Und sowas ist cool. Ich habe heute auch schon gedacht, Mann, wenn das alles vorbei ist, ich freue mich eigentlich mal wieder schön in ein Café zu gehen. Unbedingt. Oder in ein Restaurant. Und da freuen sich, glaube ich, viele drauf. Ja, man hat ja schon angekündigt, dass die Preise wahrscheinlich deutlich höher sein werden, weil Angebot und Nachfrage in einem umgekehrten Verhältnis stehen. Aufgrund der vielen geschlossenen Lokalitäten wird wahrscheinlich das Angebot viel geringer als die Nachfrage sein. Ich warte auch schon darauf, dass ich mich austoben kann, sobald Corona vorbei ist. Und ich bin sehr gespannt, was alles noch da ist. Weil, ihr habt es vielleicht schon gehört, Build-A-Bear, ein Beispiel für die unter euch, die Kinder haben, werden es kennen, existiert nicht mehr. Mhm. Nur ein Beispiel von vielen. Also bei mir hier im Umfeld ist eine Kneipe weg, ist ein Restaurant zu. Ja, wir werden sehen. Ich bin so froh, dass meine Friseurin das überstanden hat. Am Montag früh um 8 Uhr bin ich gleich der erste Kunde. Naja, okay, genau genommen bin ich sogar der nullte Kunde, weil eigentlich macht sie erst irgendwie ein paar Minuten später auf. Aber das ist eine Win-Win-Situation, weil ich kriege möglichst schnell meine Bob Marley-Gedächtnismatte vom Schädel rasiert einerseits und andererseits hat sie Zeit noch ein bisschen zu üben, weil wenngleich Haare schneiden ein bisschen ist wie Fahrradfahren, der eine oder andere Handgriff, der muss erstmal wieder reinkommen nach Monaten der Abstinenz. Ja, das geht ganz schnell. Gut, so viel sehr zum schön. Thema. Cool. Mal gucken, was nach Corona kommt. Eine Sache, die uns ja in der ganzen Zeit überhaupt nicht verlassen hat, oder ja doch, nicht verlassen hat, ist Porto. Die Post. Porto? Wer schickt noch Briefe? Keiner. Aber es gibt's immer noch. Trotz Corona. Die Post wird überleben. Ja. Ja, irgendwas ist auch immer. Wobei, ich sag's dir. Wobei sie moderner geworden ist. Wir hatten es ja letztens schon berichtet. Ich habe es tatsächlich auch ausprobiert. Diese Porto-SMS ist ja ein bisschen falsch. Es war über die App. Hashtag Porto ist, glaube ich, so das Stichwort dazu. Und ich habe im Dezember Weihnachtspost damit verschickt und die kam an. Kann man also machen. Donnerwetter. Sehe ich, also hört sich richtig an, im Dezember Weihnachtspost, ja, das macht Sinn. Ja, mit der Deutschen Post. Ja. Ja. Aber das ist cool. Du hattest neulich, Stefan, darauf hingewiesen, dass es bei der Post noch irgendwas Neues gibt, was mir nicht bekannt war. Genau. Was ziemlich interessant ist, nachdem wir ja schon die Packstation kennen oder viele von euch sicherlich für Pakete senden und empfangen, gibt's jetzt auch die Poststation. Oh, das klingt interessant. Was muss ich mir darunter vorstellen? Und zwar funktioniert das ähnlich wie die Packstation. Also es ist auch so ein, ja, wie ist das, so ein Gebilde am Supermarkt oder in Wohngebieten. Und dort kann man bis zu 90% aller Dienstleistungen tätigen, die man eigentlich in einer normalen Postfiliale dann macht. Unterbreche ich dich sofort, da habe ich sofort eine Vorstellung im Kopf, nämlich quasi ein reales Postfach. So ein klassisches Postfach ist ja tatsächlich ein Fach in der Postfiliale, wo man sich die Sachen dann abholen kann. Ist also irgendwie ein Kasten mit Postfächern und daneben steht dann, was weiß ich, irgendwie ein Kasten, wo man elektronische Dienstleistungen irgendwie abrufen kann, wie zum Beispiel so ein SMS, Porto, sonst irgendwas. Genau, so könnte das sein. Es könnte aber auch sein, dass in den Gebieten, wo halt nicht so das Netz mit Postfilialen so gut erschlossen ist, dass man dort diese Dienstleistung dann machen kann. Das macht natürlich auch Sinn, ne? Also wie du schon sagst, es geht zum Beispiel darum, dass man dort Briefe senden und empfangen kann, Pakete oder halt Brief- oder Paketmarken kaufen, ausdrucken kann direkt. Und das alles kannst du halt rund um die Uhr. Das ist halt auch toll, weil Postfilialen haben ja immer Öffnungszeiten. Es soll auch die Möglichkeit geben, dass man sich per Videochat beraten lassen kann. Also so, wie wir es jetzt machen halt. Ne? Kannst du einen Mitarbeiter anfordern. Der kommt dann nach 2 Stunden und dann siehst du den auf dem Bildschirm. So ist es natürlich nicht, nein. Und das Ganze, was du dann kaufst, kannst du dort bargeldlos bezahlen mit EC-Karte, Kreditkarte oder, was auch sehr modern ist, mit mobilen Zahlungsmöglichkeiten, also Google Pay oder Apple Pay zum Beispiel. Sind diese Postfächer, sind die dann personalisiert? Also miete ich mir dann ein konkretes Fach nur für mich, damit ich immer weiß, wo ich meine Briefe rausholen muss? Oder ist es eher wie bei der Packstation, das heißt, jeden Tag ist es irgendwo anders? Das kann ich dir leider nicht sagen, aber ich denke, da man das ja mittlerweile so ist, dass man nicht mehr jeden Tag Post kriegt, macht es schon Sinn, wenn das vielleicht dynamisch ist. Ne? Das Einzige, was man jeden Tag noch kriegt, sind kleine Päckchen von Amazon. Aber richtige Post nicht mehr. Nee, das stimmt. Die könnten dann auch da drin liegen, ne? Oder halt in einer Packstation. Gibt es denn diese Poststation jetzt schon oder noch nicht? Es ist gerade ein Test, eine Testphase, und zwar in Nordrhein-Westfalen. Dort wurden 20 solcher Stationen aufgestellt. Und wenn die Erfahrungen gut sind, dann soll man, wird das auch deutschlandweit ausgerollt. Ich sehe schon irgendwie. Erzähl erst mal. In diesem Zusammenhang noch ein paar coole Zahlen vom Marketing der Post, damit wir so eine Vorstellungskraft mal haben, weil man sich ja immer fragt, Postfilialen, also auch bei mir hier in der Gegend, suche ich vergeblich eine richtige Post. Das stationäre Netz der Deutschen Post besteht aus rund 24.000 Filialen. Immer noch. Und das sind, genau, es sind Filialen oder DHL-Paketshops. Aha. Und 6.500 Packstationen zum Beispiel gibt es. Doch, schon so viele. Richtig. Hast du eine Zahl der Briefkästen? Nee, die habe ich leider nicht. Die wurden ja reduziert. Sind, ne? Ja, das stimmt, ne? Dann gibt's ja noch eine interessante Zahl dazu, und zwar echte Filialen mit eigenen Mitarbeitern. Das ist ja eine Rarität geworden. Vor 20 Jahren waren es 6.000 in etwa und heute sind es nur noch knapp 1.000. Echte Postfilialen mit eigenen Mitarbeitern der Deutschen Post, weil über 90% der aktuellen Filialen und Agenturen sind private Anbieter, Zeitschriften, Lottoläden. Sowas das ist mal alles, ne? Ein cleveres Outsourcing. Ne? Also da haben sie sich ja auch wahrscheinlich von der Sechstel der Belegschaft verabschieden können. Schweinkram! Ja, also genau. Nein, und ich kann mich erinnern, ich habe ja Weihnachten auch Post verschickt und hatte dann dummerweise nicht mehr genügend Briefmarken, die man ja verschicken, die man raufmachen muss, wenn man Post verschickt. Ich hätte jetzt natürlich fies sein können und draufschreiben können, Porto zahlt Empfänger, aber nee, das habe ich nicht gemacht. Und dann bin ich natürlich losgezogen und dachte, naja, neben den Postfilialen gibt es doch Briefmarkenautomaten. Aber alle, die ich angesteuert habe, waren außer Betrieb. Und das kurz vor Weihnachten. Da kann ich dir nur empfehlen, diese Porto-App zu nehmen. Zum Beispiel, aber ich war dann clever, weil natürlich Riesenschlangen immer bei Hast der Post sind. Hast du die Briefmarke selber raufgemalt? Genau, mit dem Stift. Nein, ich habe einen kleinen, versteckten Lottoladen gefunden und der konnte mir sogar Briefmarken geben. Es gibt eine neue Briefmarke. Eine neue Briefmarke wird kommen. Mit einem QR-Code drauf. QR-Code, ja. Und dann so, ist sogar nachverfolgbar, wo dieser Brief gerade, also nur durch welches Briefzentrum er gerade durch ist. Ja. Also wir werden diese Sache wahrscheinlich interessiert verfolgen. Bin mal gespannt. Genau, also diese Briefmarken gibt es schon eine ganze Weile. Aber die sollen dann das soll dann ausgerollt werden auf den Verkauf, dass es nur noch solche Briefmarken gibt. Sagen wir es mal so. Ja. Die Standardbriefmarken ohne diesen Code, die verschwinden nach und nach. Aber Marc hatte noch ein Postthema. Genau, ja. Ich habe so ein bisschen... Schweinkram. Das sowieso. Schweinkram! Ich habe so ein bisschen Angst vor diesen Packstationen und jetzt diesen Poststationen, all dieweil wir erinnern uns, dass kriminelle Kräfte sich seit Monaten und Jahren darauf spezialisiert und konzentriert haben, Bankautomaten in die Luft zu jagen, um an die dort verbauten Geldkassetten heranzukommen. Und seit geraumer Zeit denke ich schon mal, so, ja, diese mit diesen DHL-Paketshops, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Irgendjemand wird mal das Konzept entwickeln, oh, die brechen wir einfach irgendwie alle auf. Und jetzt wird dieses ganze System irgendwie noch von der Post noch ausgeweitet. Das heißt, ich werde noch schlechter schlafen können. Wie steht ihr dazu? Glaubt ihr, das ist sicher? Ich meine, das ist nicht videoüberwacht, da kommt niemand vorbei. Also theoretisch hast du ein paar Stunden am Tag Zeit, um die Dinger genüsslich aufzuhebeln. Also videoüberwacht sind die Dinger. Also die Packstationen haben ja auch eine Kamera. Das heißt, wer da rangeht, der lässt sich automatisch filmen. Aber ja, ich kann das verstehen. Also ich glaube, da wird es garantiert Zwischenfälle geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das weckt ja Begierden auf jeden Fall. Ich finde, dass das die Packstation eigentlich ein Rückschritt ist, weil ich kriege meine Post an die Tür geliefert und jetzt muss ich auf einmal irgendwo hinlaufen. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten hat man ja viel Homeoffice. Das heißt, das Haus verlässt man ja eher selten. Und jetzt wegen einem Päckchen, was mir sonst an die Türschwelle geliefert wird, irgendwo hinzulaufen und das dort zu holen, finde ich schon ein bisschen umständlich. Finde ich nicht. Was ist denn der Vorteil? Der Vorteil ist doch eigentlich nur gewesen, dass wenn du nicht zu Hause bist, dass dein Päckchen gleich in der Packstation abgelegt wird. Du musst dem nicht hinterherrennen bei irgendwelchen Nachbarn. Genau, aber das ist doch heute auch so. Also ich bin ja nicht von Montag bis Freitag nur zu Hause. Bin ja auch mal weg. Also ich habe Stummerist. Ja, aber es kommen ja wieder Zeiten, wo das nicht mehr so extrem ist. Ne? Also klar, gebe ich dir recht, jetzt in der Homeoffice-Zeit lasse ich mir vieles auch direkt nach Hause schicken, aber manche Sachen lasse ich trotzdem noch mal. Ach so, stimmt. Kommt drauf an, ja, ich kann ja die Lieferadresse angeben. Wenn man es aussuchen darf, na dann ist ja. Dann ist ja kein Problem. Aber darfst ja nicht vergessen, wenn du Pakete verschickst, dann ist natürlich auch jetzt die Packstation super. Ne? Ich würde ganz gerne noch eine kleine Anekdote zum Thema Päckchen geschickt bekommen. Und gerne. Marc regt sich über Firmen auf. Zwei liebgewonnene kleine, Rubriken bei uns. Genau. Also. Der Aufreger der Woche. Der Aufreger der Woche. Mark is ranting. Was für ein Mist. Hat man sich einen neuen Fernseher gekauft? Was für ein Mist. Nee, er funktioniert soweit. Also, aber trotzdem. Gut, was ist passiert? Also, erstmal, wir haben hier über, man bekommt Päckchen geschickt. Ja, haben wir gesprochen. Und da ist mein Aufhänger, im Rahmen dieses neuen Fernsehers musste ich ein paar weitere kleine Päckchen mir schicken lassen. Ja, warum das denn nur? Also ich wollte unbedingt einen Fernseher haben, mit dem ich auch irgendwie Fernsehsendungen aufzeichnen kann. Dafür braucht man dann irgendwie einen USB-Stick oder eine USB-Festplatte, die man hinten dran stöpselt. Und dann sollte das out of the box funktionieren. Die Anleitung des Fernsehers war diesbezüglich ganz eindeutig. Nehmen Sie einfach ein irgendwie geartetes USB-Massenspeichergerät, stöpseln Sie es hinten Lüge. An. ganz genau. Schweinkram! Formatieren Sie es speziell für diesen Fernseher und hey presto, immerwährende Glückseligkeit. Also bestellte der kleine Mark, nee, noch hat er gar nichts bestellt. Er hatte noch einen USB-Stick irgendwie zu Hause, einen nicht zu kleinen, stöpselt den an den neuen Fernseher an. Und was passiert? Der Fernseher sagt, also sei mir nicht sauer, der ist zu klein. Wie zu klein? Er ist doch 3x5 cm. Nein, nein, da passen nicht genug Daten drauf. Ja, wie viel muss denn drauf? Naja, so 250 Gigabyte. Ah ja, okay, kostet auch nicht mehr die Welt. Und schon katsching, machte es im Portemonnaie. Ein paar Euronen waren weg. Und der Bote klingelte an der Tür. Genau, und der Bote klingelte wieder an der Tür und da kam das erste Päckchen. So, man nehme den niegelnagelneuen Stick, stöpsel ihn an und der Fernseher sagt, da an dem USB-Port, da ist ja gar nichts. Wie, da ist nichts? Ja, da ist nichts. Ja, okay, Fernseher ausgemacht, das Ding rausgezogen, wieder angestöpselt, Reihenfolge des Anschaltens irgendwie geändert, sonst irgendwas. Und es passierte nichts. Also verortet man da den Fehler natürlich bei der neue Fernseher, der funktioniert ja, man kann ja damit gucken, ist ja alles wunderbar. Also ist vermutlich der Stick im Arsch. Stick wieder zurückgeschickt und schlunz, es musste jemand Neues an der Tür klingeln, es kam ein weiteres Päckchen mit einem anderen USB-Stick. Jetzt probieren wir es nochmal aus. Man schaltet den Fernseher an, gucke nochmal die Anleitung durch, hat man auch wirklich alles richtig gemacht, stöpselt den USB-Stick an. So, jetzt möchte ich den bitte speziell für dieses Gerät formatieren. Und der Fernseher sagt, ihr habt's erraten, da ist doch überhaupt nichts. Zerstörungsmodus eingeleitet. Ja, ich hatte auch das Gefühl, das Gerät wollte so langsam meine Psyche zerstören. Aber damit war meine Odyssee leider noch nicht beendet. Irgendwann kam ich dann auf die glorreiche Idee, jetzt habe ich da schon zwei verschiedene USB-Sticks ausprobiert. Naja, vielleicht unterscheidet er doch irgendwo zwischen einem Festspeicher, so einem USB-Stick, und einer regulären USB-Festplatte. So wie ich USB und den USB-Standard verstanden habe, identifizieren sich eigentlich beide Gerätetypen als USB-Massenspeicher dem Fernseher also ich gegenüber. Wette, Stefan weiß garantiert schon die Lösung. Der sitzt nämlich da und schüttelt innerlich am Kopf. Nee, erzähl mal weiter, aber sag noch nicht, woran es gelegen hat. Und dann hat René und ich die Chance, einen Tipp abzugeben. Ja, sehr gerne. Weil das Problem ist noch nicht gelöst. Ansonsten hätte ich nämlich nicht... Das lösen wir jetzt gleich, innerhalb der Folge. Das ist super. Ich hoffe, ihr habt auch gerade genau dasselbe Problem. Dann jetzt unbedingt dranbleiben. Ich weiß, Stefan hat die Lösung garantiert in der Hinterhand. Na, jedenfalls begab es sich zu der Zeit, dass ich in meiner Bekanntschaft jemanden habe, der so eine kleine USB-Festplatte hat, auch in der entsprechenden Größe. Und das nahm ich an mich, stöpselte es an den Fernseher und der Fernseher sagte, alles klar, da hängt was, das kann ich jetzt formatieren. Okay, dachte ich mir. Also mit den USB-Sticks, da hatten wir ja schon mehrere ausprobiert, funktioniert das nicht, mit der USB-Festplatte scheint es zu gehen, bestellst du dir einfach mal, katsching, macht es wieder mein Portemonnaie, selber so Ding eine dong. USB-Festplatte. Es machte... Ding dong, eine Flasche Pommes frites bitte, hier ist Ihre neue kleine USB-Festplatte. Sofort angeschlossen, dem Fernseher gesagt, ich möchte das formatieren und er sagt, formatieren, was formatieren? Da ist doch ja nichts. Ist nichts dran. Da hängt doch ja nichts dran. So, jetzt, und jetzt fällt er so langsam. Jetzt sagt, und dann kam der Punkt, an dem Marc sagte, ich schmeiß die Scheiße aus dem Fenster. Ich hätte es kaum treffender formulieren können. Ich hau weg die Scheiße da. So. Also für mich ist jetzt entscheidend, kannst du den Anfangsbuchstaben des Herstellers nennen? Vom Fernsehgerät. Ja. S wie Siegfried. Nein. P wie Philips. Ja. Philips, echt? Ein Philips hast du dir geholt? Ja, mit Ambilight. Ich stehe auf diesen Scheiß. Oh nee, okay. Also für mich eine Möglichkeit ist, du hast, der Fernseher hat mehrere USB-Ports, ja, die verschiedene Spannungen haben. Ja, habe ich alle ausprobiert, alle beide. Falschen Port benutzt. Okay, sehr gut. So, jetzt hätte René die Chance, mich zu beruhigen. Also ihr da draußen, falls sich irgendjemand mit diesem Scheiß, mit diesem Schweinkram besser auskennt als wir drei, bitte Bezug nehmen, helft mir. Gut, dann möchte ich auch ein technisches Problem, was ich lösen konnte, kurz, vielleicht kann ich jemandem helfen mit einem Problem, das keiner hat. Ich möchte auch einen Namen, Markennamen droppen, und zwar Beats. Ich hatte Beats-Kopfhörer für, weiß nicht, 350 Euro gekauft vor einigen Jahren und nicht oft benutzt. Und als ich sie dann mal wieder aus der Packung geholt habe, war das Leder auf den Ohrenmuscheln bröselig gewesen. Und ja, und die Nähte ging auf. Also war ich sehr enttäuscht von diesem teuren Produkt und ja, habe es dann in die Ecke gelegt. Habe mir jetzt Ersatz nach Jahren dann besorgen wollen oder auch besorgt sogar. Vom Originalhersteller? Nee, nicht Ersatz für dieses Gerät, sondern andere Kopfhörer. Ne? Also ich war wirklich frustriert. Ich habe die Dinge einfach in die Ecke gelegt, wie es dann ist. Wie mit einem ungeliebten Kind. Du stellst in die Ecke und guckst es nicht mehr an. Und ja. Rabenvater. Ja, dann hast du eine schönere Kindheit gehabt als ich. Ist alles nur Spaß. Nee, auf jeden Fall lagen sie dann eine Weile in der Ecke und dann dachte ich, hole ich mir mal Ersatzkopfhörer, und in dem Zuge dachte ich dann auch, eigentlich schade um die teuren Kopfhörer, weil funktionieren tun sie ja noch. Guckst du mal, ob du über diese Muscheln einfach irgendwelche Überzieher machst. Ne? Und tatsächlich gibt es so eine Überzieher für Kopfhörer, kosten so 10 bis 15 Euro das Paar, oder eben als Einwegvariante, jetzt in den Corona-Zeiten bestimmt ein Verkaufsschlager, gibt es die dann auch noch ein bisschen günstiger. Und ich stolperte über Ohrmuscheln für die Beats. Und da habe ich gesehen, man kann diese Ohrmuscheln mit einem spitzen Gegenstand abmachen. Die sind draufgeklebt, wie heutzutage alles. Da wird ja nichts mehr geschraubt, das ist alles geklebt. Und zwar mit Klebeband tatsächlich auch, mit beidseitigen. Ja, und diese Ohrmuscheln kosten 10er. Ja, habt ihr auch schon selber raufgebaut, das ist überhaupt kein Thema. Wenn ihr also eure Kopfhörer, ein tolles Paar Kopfhörer habt, was vielleicht an den Stellen Ohrmuschel versagt, dann guckt mal, im Netz gibt es da für verschiedene Hersteller die passenden Ohrmuscheln für einen Apfel und ein Ei, möchte ich mal behaupten. Ich möchte dir da mal nochmal zur Seite springen. Ich kann das aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Es ist ein Mörder-Lifehack. Du kriegst im Internet so ein Zeug hin und her geschmissen und das kann älteren oder abgerockten Geräten echt nochmal ein zweites Leben einhauchen. Ja, da muss man aber auch sagen, da kommst du ja von alleine nicht drauf. Also hätte ich das, die Kopfhörer lagen bestimmt 3 Jahre in der Ecke, hätte ich das vor 3 Jahren gewusst, dann hätte ich ein wunderschönes Leben mit diesen Beats gehabt. Und so bin ich eigentlich sehr frustriert von diesen Kopfhörern, weil da schwingt eine starke Enttäuschung, weil für das Geld hätte ich mir auch was anderes kaufen können. Ja, klar. Und mittlerweile aber vor 3 Jahren gab es das Angebot vermutlich noch nicht. Das kann natürlich auch sein. Kann auch sein, ja. Aber muss auch sagen, die Kopfhörer sind jetzt natürlich auch technisch überholt mittlerweile. Also das Gesamtalter der Kopfhörer ist ja dann nun schon ein bisschen höher als 3 Jahre. Die sind dann fast 7 Jahre alt, glaube ich. Ich habe sie wiederbelebt, weil ich so dieser Nachhaltigkeitstyp bin und ich habe jetzt ein gutes, teure Paar Ersatzkopfhörer. ja. So wie halt der Zweitwagen, der Ferrari, ne? Der Trend genau. Geht zum Zweitwagen, ja, 2 Kopfhörer. Aber bevor du hier schlechte Laune kriegst, René, sollten wir doch deine Kopfhörer nutzen und ein bisschen Musik hören, weil wir haben ja eine Auflösung noch zu tätigen. Stimmt. Und dann würde ich sagen, während wir das Lied von der letzten Woche hören, gebe ich mal ein paar Fakten, die euch helfen. Falls ihr das Lied nicht, Stefan, habt ihr es erkannt? Marc? Ich hatte ja eine Idee, aber nachdem du die Jahreszahl gesagt hast, dachte ich mir, nee, das kann eigentlich nicht sein. Gut. Aber fang einfach mal an. Dann sage ich mal die Jahreszahl. Also der Song ist am 8.8.1995 veröffentlicht worden. der war in Deutschland 35 Wochen auf Platz 1. Nee, 35 Wochen in den Charts. 35 Wochen in den Charts, sorry. Und auf Platz 1 ist er dabei auch gewesen. In den USA war er sogar 38 Wochen, glaube ich, in den Charts. Und auch in vielen anderen Ländern. Das Original, das ist nämlich das Original, was ihr da hört, das Original ist von 1976 und von unserem Freund Stevie Wonder und heißt dort Pastime Paradise. Der Song ist der Titelsong des Soundtracks des Films Dangerous Minds. Jetzt dürft ihr es vielleicht langsam Klick machen. Ah, alles der klar. Der Song beginnt mit einem Zitat aus der Bibel und zwar Psalm 23,4. As I walk through the valley of the shadow of death. Das ist der Start des Songs. Und es handelt sich um niemand Geringeres als den Künstler Coolio mit Gangsters Paradise. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht erraten. Als ich 1995 hörte, war für mich ganz klar, das kann nur Scooter sein. Und davor gab es nichts, ne? Davor und danach gab es eigentlich relativ wenig. An der Stelle mal der heiße Tipp, Pastime Paradise von Stevie Wonder, hört euch mal an. Also es ist schon erschreckend identisch. Der Text ist tatsächlich ein bisschen anders. Achso, eine wichtige Information, die man unbedingt noch geben sollte, Credits für den Song. Der hat nämlich, 1996, glaube ich war es, den Grammy Award for Best Rap Solo Performance bekommen. Ja, also es war ein wahrer Hit, dieser Song. Und ich denke, die meisten von euch erinnern sich an ihn. Ansonsten fragt eure Eltern, ihr wisst. Ja, also dann muss ich mal korrigieren, dann habe ich es doch richtig erkannt, aber ich war jetzt nur auf das Nachgemachte von 2010 aus. Das war nämlich von Coolio. Auch, ja? Nee. Der Coolio hat es 1995 schon gesungen, dann hat er es offenbar 2010 nochmal neu aufgelegt. Genau. Stevie Wonder war 1976, Featuring LV. LV ist die Gesangsparts macht, genau. Aber auch damals schon, auch schon 95. Ja. Oh, da muss ich mir mal anhören, was an der Version ist. Moment, nee, nicht durcheinander bringen. 1996 hat LV den Song rausgebracht. 2010 war es Coolio. Nein. Also nicht verwechseln. Nein. Coolio 1995, Gangsters Paradise. Ja. Genau. Bist du dir sicher? Ja. So Leute, jetzt habt ihr die Chance. Stefan ist sonst immer so unangreifbar. Das klatscht gleich. Jetzt könnt ihr Stefan mal richtig auseinandernehmen. Also unbedingt schreiben und verpasst ihr mal eine richtige hier Kopfwäsche. Nee, so nicht keine Gehirnwäsche, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja. Gut. Traurige Nachrichten an dieser Stelle, außer dass Stefan falsch lag. Stefan wird es recherchieren und in der nächsten Folge richtig stellen. Muss ehrlich sagen, das ist natürlich verwirrend, wenn man einen Song nimmt, der zigmal nachgemacht wurde. Das kann man ja gar nicht erkennen in deinem Ding. Schön. Jetzt hast du es geschafft. Ich höre auf damit. Ich mache das nicht mehr. Gut, so, dass das die letzte liebe Folge Leute, vom Songquiz erstmal. Jetzt wisst ihr, dass es die letzte Folge war vom Songquiz und ihr wisst jetzt auch warum. Ja, danke schön. Aber das ist kein Grund zur Traurigkeit und das ist auch nicht der wahre Grund, denn wir haben ja was Neues für euch. Wir haben ja schon über die Post gesprochen heute, über die neuen Möglichkeiten. Und dass es noch verrückter geht, das wird uns René heute mal zu Gemüte führen. Denn wir starten eine neue Serie, der verrückte Podcasten. Der verrückte Podcasten. Das musst du nochmal rausschneiden und nochmal der verrückte Podcasten sagen. Der verrückte Podcasten. Ich sag Pott und ihr sagt Kasten. Pott. Kasten. Kasten. Pott. Kasten. Pott. Kasten. Hurra. Kasten. Gut. Sehr gut. Okay, gut. Da haben wir es. Vielleicht dann ja ein paar einführende Worte in diese neue, tolle Serie. Ja. Kotzspassen, Rotzbatzen, Stocksappenblabbel, Schweinkasten. Schweinkram! Genau. Ich hatte vor um die Jahrhundertwende herum, ist das richtig, Jahrhundertwende? Jahrtausendwende. Um die Jahrtausendwende herum hatte ich Langeweile, also um so 1999, 2000 und habe echte Papierbriefe an Großunternehmen geschickt. Und das kennen dort, die meisten gar nicht. Dort so ein paar Sachen falsch verstanden. Ne? Habe mir in erster Linie Werbung vorgenommen. Und in dem ersten Fall, weil ihr die Werbung wahrscheinlich nicht mehr kennt, in dem ersten Fall bezog ich mich auf einen Werbespot der Firma Procter & Gamble, die ja, wie ihr vielleicht wisst, alles herstellt, was es so gibt. Unter anderem auch die Damenbinde Always Ultra. Und da gab es einen Werbespot, in dem gezeigt wurde, wie gut die Flüssigkeit aufsaugt und nicht mehr abgibt. Das ist ja ganz wichtig. Also wurde blaue Menstruationsflüssigkeit in die Binde gekippt in diesem Spot. Oder war die grün? Ich weiß es nicht mehr. Und dann wurde die Binde wurde dann in ein Buch gelegt und das Buch wurde zugedrückt und dann wurde das Buch aufgemacht und es war kein Fleck im Buch. Und diesen Werbespot habe ich quasi in meinem Schreiben an Procter & Gamble aufgegriffen und da können wir jetzt mal reinhören. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt, da meine Frau mit den Kindern in den Urlaub gefahren ist, habe ich endlich abends Zeit, mir einen gemütlichen Fernsehabend zu machen. Und wie ich dann neulich so vorm Fernseher sitze, sehe ich ihren Spot für Always Ultra. Nicht schlecht, ein Lesezeichen, das selbst im feuchten Zustand keine Flecken im Buch hinterlässt. Saure Sache. René, dachte ich mir, auf so etwas hast du schon lange gewartet. Sie müssen wissen, ich bin so ein richtiger Bücherwurm und bisher habe ich immer versucht, mir die Seite zu merken, auf der ich war, oder ich habe sie mir aufgeschrieben. Aber Sie wissen ja, wie das ist. Da schreibt man sich was auf und dann weiß man nicht mehr, wo man es aufgeschrieben hat. Also bin ich gleich am nächsten Tag in alle möglichen Bücherläden meiner Stadt, um Ihr Produkt zu erwerben. Doch Fehlanzeige. Selbst in bekannten Schreibwarenläden konnte man mir trotz detailgenauer Beschreibung dieser innovativen Lesezeichen nicht weiterhelfen. Ich hatte den Namen vergessen, sonst hätte die Verkäuferin bestimmt sofort gewusst, was ich von ihr wollte. Na gut, dachte ich mir, irgendwie wirst du so ein Ding schon kriegen und so kam es dann auch. Aber Sie werden nicht glauben, wo ich Ihr Produkt gefunden habe. In einer Drogerie. Haben Sie sich da verliefert? Oder ist es mir demnächst auch möglich, anderes Lesezubehör in solchen Filialen zu erwerben? Ich war ziemlich erstaunt über die vielen unterschiedlichen Farben, in denen es Always Ultra gibt und habe mich dann schließlich für die grünen entschieden. Die junge Verkäuferin hatte merklich geschmunzelt, wie ich meine neue Errungenschaft bezahlte. Wahrscheinlich hat sie belächelt, dass ich in meinem Alter noch so offen für Neuheiten bin. Ich frage mich jedoch, warum sie die Dinger nicht einzeln verkaufen. So viele Bücher liest doch kein Mensch gleichzeitig. Abgesehen davon stimmt die Farbe der Verpackung nicht mit dem überein, was sich drinnen befand. Aber das stört mich nicht. Was mich hingegen ein bisschen ins Grübeln brachte, war der Name ihres Produktes. Warum Always Ultra? Ich bin der Sache mal ein bisschen auf den Grund gegangen und fand heraus, dass es so viel heißt wie immer extrem. Wo ist da der Zusammenhang? Müssen sie nicht eher heißen immer an der richtigen Stelle oder sowas? Naja, vielleicht können Sie mir erklären, was hinter dem Namen stecken soll. Ich wäre Ihnen sehr dankbar dafür. In Hoffnung auf eine baldige Antwort verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. PS, gibt es die vielleicht auch bald in Taschenbuchgröße? So, also dieses Schreiben, nur zur Info, war vom 5. Moment, ich muss gucken, vom 18. Januar 1999. Und ich habe tatsächlich eine Antwort bekommen, man mag es nicht glauben, aber ich habe tatsächlich eine Antwort bekommen. Und was Procter & Gamble geantwortet hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Jetzt? Nee. Kannst du noch ein bisschen warten? In der nächsten Folge. Mann, also schon in zwei Wochen. Das ist ja Wochen, so, als wenn jetzt Werbung kommen würde. Aber wenn ihr nicht in 2021 lebt, sondern später, also wenn ihr jetzt irgendwie so ab Mitte 2021 aufwärts, dann habt ihr sogar die Chance, die nächste Folge schon direkt im Anschluss anzuhören. Ja. Das ist toll. Man muss ja nicht so lange warten. Genau. Genau. Und nachdem ihr jetzt so eine tolle Geschichte auf die Ohren bekommen habt, kriegt ihr von uns jetzt noch was ganz Tolles, nämlich was für die Augen. Wir haben nämlich mal wieder gedacht, es wird Zeit für unsere Fotos. Schweinkram! Nein, unsere Corona-Filmtipps. Die sind ja sehr begehrt und wir haben heute mal ein paar für euch rausgesucht und vielleicht ist was für euch dabei. Vielleicht kennt ihr das eine oder andere oder sagt, hey, das klingt gut, das muss ich mir unbedingt mal reinziehen. In ein paar Minuten seid ihr schlauer. Genau, jetzt beginnt unsere allseits beliebte Serie Glotzkowski mit den vier unglaublichen drei vom Podcast. Warte mal, unsere Filmtipps zum Lockdown. Glotzkowski ist doch Mesut Özil, oder? Was ist das? Oh. Glotzkowski. Hast du schon einen guten Anwalt? Glotzkowski ist der Name einer der Hauptfiguren aus der Monster AG. Richtig, und zwar Mike. Richtig. Mike Glotzkowski. Im Deutschen gesprochen von Ilja Richter. Allseits bekannt aus den 70ern mit seiner Fernsehserie Disco. Ja, und Stefan kommt jetzt gerade echt blöd vor. Mach mal weiter. Ich komme mir gerade vor wie bei der 5-Millionen-Euro-Frage bei Wer wird Millionär? Ich weiß, wer Millionär wird. Günther Jauch. Wir müssen unbedingt noch was nachreichen. Aber ich habe jetzt gerade Filmtipps Genau. Irgendjemand. Wir fangen an. Wir machen das so schnell durch. Wer wird Millionär? Ja, gut. Der erste Tipp. Eine Top-Serie aus unserer Sicht. Lupin. Wo läuft die denn? Netflix. Aus unserer Sicht, wie jetzt? Ja, hier steht Serie Top. Wer hat sie alle schon gesehen? Ich. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen. Ich habe sie durchgeguckt. Ja, sie ist wirklich ich gut. Auch. Okay. Und wer ist da mitspielt? Ja. Wird der Oma Sie ausgesprochen? Ja. Oma. Ziemlich beste Freunde. Darf man sagen, der Schwarze? Aus Ziemlich beste Freunde? Da schwarz ist, denke ich, geht das in Ordnung. Es ist gut. Nicht der Weiße. Der sag mal lieber der Junge. Genau, also genau. Der Alte. Junge, knackig, gut aussehende Mann. Ja, genau. Ich sag nur, der Meisterdieb Arsène Lupin heißt er, ne? In der Serie. Arsène Lupin. Nee, in der Serie heißt er nicht so. Er heißt Arsène Diop. Arsène Diop. Ja. Und warum sollte man das eurer Meinung nach gucken? Weil es spannend gemacht ist. Ein Meisterdieb, der allen voraus ist. So würde ich das zusammenfassen. Er ist ein Gentleman-Dieb. Also er, ja. Arsène Lupin wurde beschrieben in dieser Serie als eine völlig neue Art von Dieb, von Gauner, die es vorher in der Literatur offensichtlich nicht gegeben hat oder im wahren Leben. Da gab es eben die Brutalen und die Fiesen und malt euch was aus. Und dieser Arsène Lupin zeichnet sich eben durch besondere Merkmale aus, dass er eben sehr gebildet ist und er macht eben so den Gentleman, also er stößt die Leute nicht vor den Kopf und bringt sie nicht um und sondern er haut sie eben auf charmante, auf charmante Art und Weise übers Ohr. Er ist gewitzt und gewieft und er ist vor allen Dingen seinen Opponenten, seinen Gegnern immer mindestens einen Schritt voraus. Genau. Das Ganze spielt im Herkunftsland, ne? Frankreich. Und zwar Frankreich, ja. Genau. Schon das macht es sehr attraktiv, weil die französischen Filme und Serien sind eigentlich richtig cool, finde ich. Das ist eine Meinung. Ja. Also ist ja meine Meinung. Ja. Da gibt es ja auch spanische Beispiele, ne? Haus des Geldes, auch ein sehr großer Klassiker im Netflix-Business. Also die europäischen Serien lohnt es sich durchaus anzuschauen und Lupin gehört auf jeden Fall dazu. Genau. Aber ich habe überlegt, hätte auch Til Schweiger diesen Typ spielen können? Naja, der wäre zu kurz gewesen. Wir hätten die Kamera ja irgendwie tiefer fliegen lassen müssen. Ja. Til Schweiger auf jeden Fall sehr lohnenswert. Es gibt die erste Staffel, die erste Hälfte der ersten Staffel ist da. Im Sommer kommt die zweite Staffel. Yay. Der zweite Teil der ersten Staffel. Ich wurde schon angekündigt. Es, wenn man was hat, worauf man sich freuen kann. Wie viele Folgen sind es? Kann ich da gar nicht sagen. Sind es 6 Folgen in der, war nicht so viel, die aktuell, ne? Da sind? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es direkt mal an einem Abend weggeguckt. Schön durchgebinged. Cool. Nein. Ja. Ich denke auch, der Teil 1 dieser ersten Staffel hatte 6 Folgen. Das heißt, wir dürfen uns hoffentlich auf weitere 6 Teile des Teils 2. Ihr wisst schon, 6 weitere Episoden aus dem Teil 2 dieser ersten Staffel freuen. Aber ganz klar, unser Urteil, Däumchen hoch, würde ich sagen. Yay. Irgendjemand, ich glaube, Baywatch Berlin hat mit Kackwürsten immer bewertet und die haben dann, je weniger Kackwürste, desto besser. Also da bei Lupin würde ich sagen, 0 Kackwürste, wenn man die Analogie aufgreifen möchte. Gibt es nichts an dieser Serie, was uns irgendwie stört, was irgendwie blöd war? Hat die was Serie eine Kackwurst wert ist? Durchfall. Durchgefallen. Okay. Also, okay. Uns hat es gefallen. Gibt es dazu noch was zu sagen? Gut, wunderbar. Dann nächster. Ja, Ich nehme mal die nächste und zwar I care a lot. Mhm. Nehmen wir jetzt mal erstmal. Mhm. I care a lot. I care a lot ist ein relativ neuer Film von 2020. Er läuft exklusiv bei Netflix. Die, wie sagt man, Kundenbewertungen, also sagen wir mal, die Bewertungen sind nicht durchweg positiv. Nur 54% haben ihn positiv bewertet. Ich habe diesen Film gesehen und ich fand ihn richtig klasse. Also, das ist die absolute Mehrheit. Die absolute Mehrheit, genau. Das muss einfach mal reichen, liebe Leute. Also klar, der eine oder andere kann an dem Film mit Sicherheit etwas auszusetzen haben. Vielleicht, dass er ein bisschen zu plakativ gestellt ist, gespielt wurde und von der Story her ein bisschen zu konstruiert. Aber im Großen und Ganzen... Du machst gerade gute Werbung für den Film. Naja, klar. Das sind ja unsere Filmtipps. Also... Warum soll ich hier? Das spiegelt unsere Meinung. Ja. Nee, ich meinte gerade, das klang gerade genau wie das Gegenteil. Also, er ist ein bisschen plakativ, ein bisschen gestellt. Nein, aber du sagst, in Summe ist er gut, ja? Story gut? Ja, also ich finde es vor allen Dingen, der hat auch was Gesellschaftskritisches. Denn ich erkläre kurz, worum es geht. Es ist eine, das spielt in Amerika und dort sieht das Rechtssystem wohl vor, dass Leute, die sich selber nicht mehr versorgen können, dass die vom Gericht quasi einen Vormund gestellt bekommen. Und es ist vielleicht etwas stark überzeichnet im Film, aber man muss sich vorstellen, da gibt es eine Frau, die ja eine der Hauptdarsteller, die heißt dort Marla, und die betreut alte Menschen. Und sie tut das aber, um sich selber an ihnen zu bereichern. Das heißt, sie arbeitet dann dort zum Beispiel mit einer Ärztin zusammen und sagt, pass auf, ich habe da jemanden gefunden irgendwie, der ist alt und reich und schon ein bisschen gebrechlich. Du stellst mir jetzt hier ein entsprechendes Attest aus, mit dem gehe ich zum Gericht und erwirke dort, dass ich die Vormundschaft kriege und das Vermögen teilen wir dann quasi unter uns auf. So muss man sich das vorstellen. Stefan, hattest du da eine Wortmeldung zwischendurch? Nein. Nicht. Nein. Das ist schön, da kann ich nämlich zum nächsten Punkt kommen, warum sich das auf jeden Fall lohnt, das zu gucken. Also erstens, ich finde es, wie gesagt, etwas gesellschaftskritisch, weil das ist wirklich ein ernstes Thema. Wir alle werden ja nicht jünger und auch wir müssen uns mal überlegen, ja, wer wird mich später mal betreuen? Vielleicht hat der eine oder andere von uns Familie, die bereit ist, uns bis ins hohe Alter irgendwie zu begleiten. Das ist schön, aber nicht jeder ist in dieser glücklichen Situation und solche Modelle wie alten WGs sind noch nicht so weit gediehen. Das heißt, im Zweifelsfall sitzt du einfach alleine, hochbetagt zu Hause und irgendjemand kommt vorbei und zieht dich über den Leisten. Das heißt, jetzt so konstruiert wie in dem Film oder es klingelt einfach nur jemand an der Tür und zieht dir eine über den Schädel, sonst irgendwas. Na jedenfalls, was das Schöne an dem Film ist, ist, dass es da auch eine humorige Komponente gibt, denn Marla vergreift sich auch an einer sogenannten Jennifer und die stellt sich dann heraus als die Mutter von einem Hochkriminellen. Der wird interessanterweise gespielt von Peter Dinklage. Wem das nichts sagt, das war der kleine, aber feine Mann mit dem Namen Tyrion Lannister aus der Serie okay. Game of Thrones. Kann ich ja nicht kennen. Ah, hast du nicht hier glotzt? Kein Glotzkowski. Dieser Typ ist dann der Speckkriminelle. Er ist der was? Der Speckkriminelle. Ja, genau. Er ist der Schwerkriminelle. Und dann beharken die beide sich gegenseitig. Also Marla hat es schon geschafft, irgendwie die Vormundschaft für seine Mutter zu erlangen. Er findet es nicht gut, versucht mit ganz üblen Methoden, um sie davon abzubringen. Und mehr will ich an der Stelle nicht verraten. Ich hoffe, du hast nicht schon zu viel gespoilert. Ja. Ein fieser, schwarzhumoriger Thriller. Meinethalb auch so. Netflix, ja? Ja. Netflix, ja. Mein Tipp, alle Daumen nach oben, glotzen. Ja, aber auch was für Leute, was halt auch noch interessant ist. Ja. Oh, nicht alle durcheinander, bitte. Nein, was hier vielleicht noch interessant ist, alles, was da passiert, ist irgendwie auch schon in der Realität passiert. Nicht so zusammen, also es basiert nicht direkt auf einer wahren Begebenheit, aber es sind eben verschiedene wahre Begebenheiten, die dazu zusammengebündelt wurden. Richtig. René? Haben wir was für Nicht-Netflix-Leute? Ja, haben wir tatsächlich. Mein nächster Tipp ist ein Film namens Gentleman aus dem Jahr 2019. Der läuft exklusiv bei Amazon Prime, hat eine Bewertung von 90%. Und ich darf schon mal verraten, dass er hochkarätig besetzt ist. Zum einen mit Matthew McConaughey, Colin Farrell, Hugh Grant spielt einen wunderbar schmierigen Journalisten, herrlich, also hat man Hugh Grant noch nicht gesehen, und der wunderbare Charlie Hunnam, wem dieser Name nichts sagt, das war der Hauptdarsteller in der Serie Sons of Anarchy. Mhm. So. Diese Motorradserie, ne? Diese Motorradserie, ganz genau. Worum geht's bei Gentleman? Da geht's auch wieder um ganz böse Buben. Der eine oberböse Oberbube, der will sich eigentlich so langsam irgendwie aus seinem Geschäft zurückziehen. Der hat mit Marihuana irgendwie seine Millionen gescheffelt und sucht jetzt irgendwie einen Weg, aus diesem ganzen Milieu wieder rauszukommen. Dann hat er jemanden an der Hand, einen anderen bösen Buben, und dem versucht er das irgendwie schmackhaft zu machen, dass er sich dort irgendwie freikaufen kann. Also der andere soll es dann das Geschäft übernehmen. Und das gerät aber dummerweise aus dem Ruder. Es funktioniert alles nicht so, wie es geplant war. Und es stellt sich am Ende heraus, dass jeder versucht, den anderen übers Ohr zu hauen. Und mehr will ich an dieser Stelle nicht verraten. Es ist auf jeden Fall pickepacke, volle 2 Stunden, super hochspannend mit einem echt überraschenden Ende. Ich kann es jedem nur ans Herz legen. Gentleman bei Amazon Prime. Glotzkowski. Klingt gut. Fast 2 Stunden Unterhaltung. Könnte man meinen. Ja. Gut, dann haben wir noch einen. Also wir werden definitiv die ein oder andere Sache noch liefern, auch für die Leute, die kein Bezahlfernsehen haben. Da habe ich noch ein paar Sachen parat, aber nicht heute. Das machen wir ein andermal. Ja. Sollen wir noch einen raushauen, oder? Einen würde ich ganz gerne noch durchschieben, und zwar einen mit ganz vielen Kackwürsten? Nee, komm, Ich würde ganz gerne noch eine Serie, die bei Netflix läuft, von 2019, Matrioschka. Oh, ihr kennt die Matroschkas, das sind irgendwie diese russischen Puppen in der Puppe, in der Puppe, in der Puppe, in der Puppe. Und dabei die Hauptdarstellerin, die kennt ihr möglicherweise, ich weiß den Namen nicht mehr. Auf jeden Fall eine rothaarige amerikanische Schauspielerin, die man kennt aus den Filmen American Pie. Nicht American Beauty, sondern American Pie, da gab es ja verschiedene Teile. Und Natasha Lyon meinst du bestimmt? Ja, die Hauptdarstellerin, die zeichnet auch als Producerin und verantwortlich, hat auch an einem Drehbüchern irgendwie mitgeschrieben. So, und worum geht's jetzt da? Warum soll man das nur wieder gucken? Also ich finde es ganz toll, weil das ist so ein bisschen, und täglich grüßt das Murmeltier. Da denkt man so, toll, ist ja alter Stoff, den kennt man schon. Also, es ist so, sie hat Geburtstag und sie kommt irgendwie auf ihre Feier und es passiert irgendwas und sie stirbt. Und dann landet sie wieder in einem Badezimmer. Da wacht sie immer wieder auf, wenn sie stirbt. Und sie stirbt auf 1000 unterschiedliche Arten und Weisen. Und so nach und nach erfährt man in der Serie denn so mehr, also sie tastet sich dann so ran, hier kann ich, wenn ich das mache, wenn ich da lang gehe, wenn ich zum Beispiel die Feuerleiter nehme und nicht die Treppe, dann weiß ich, dass ich daran nicht krepiere. Zumindest nicht jedes Mal. Dann nehme ich eben diesen Weg. Und dann lernt sie irgendwie noch jemanden kennen, der hat ein ähnliches Problem, und es entwickelt sich und ist echt wahnsinnig überraschend und spannend und vor allen Dingen unglaublich unkonventionell. Also diese Art von Geschichte habe ich so noch nie vorher erfahren. Ich fand's toll. Mhm. Matroschka heißt es nebenbei. Matrioschka. Matrioschka. Mhm. Die erste Staffel umfasst 8 Folgen und eine zweite Staffel ist in Vorbereitung. So ist es. Klingt gut. Klingt gut. Da müsst ihr euch auf mein Urteil verlassen, liebe Hörer. Ja. 0 Kackwürste. Also ich habe mir aufgeschrieben. Ich habe mir die Witze aufgeschrieben. Quatsch, die Witze sag ich schon. Die, René, brauchst du ja nicht aufschreiben, lies einfach die Shownotes. Da findet ihr auch nochmal alle Filme, die wir euch heute vorgestellt haben. Filme und Serien, 4 Stück waren es heute. Wir haben noch eine ganze Menge mehr, aber das müssen wir auf einer der nächsten Folgen verschieben, weil wir wollen ja immer mal wieder neuen Stoff, ne? Also immer mal reinhören, die nächsten Filmtipps kommen bestimmt. Genau. Genau. Ja, was bleibt uns noch übrig? Lass uns was Lustiges erzählen. Genau, das sagst du auch richtig motiviert, das finde ich super. Blätter die Fernsehzeitung bitte auf Seite 77 auf, Marc. Ich muss es mal in aller Deutlichkeit sagen. Sind ein paar Witze. Ich liebe Witze. Jo, den kannst du vielleicht nicht so zeigen. Bevor wir die Witze machen. Richtig, wir haben gar nicht davon berichtet, wir hatten wieder einen Spieleabend gemacht gemeinsam. Ihr müsst uns da mal ein bisschen triezen, weil die finden im Moment so ziemlich kurzfristig und ohne große Einladung an euch statt. Also wenn ihr das Bedürfnis habt auf einen digitalen Spieleabend, wir haben einen Quiz-Spieleabend gemacht. Genau, ist ganz gut gelaufen, war super unterhaltsam. Ich glaube 2 Stunden waren wir zu Gange gewesen. 2,5. 2,5 sogar, ja. An dieser Stelle können wir gerne mal die 2,5 Stunden einspielen. Nein, machen wir nicht, müsst ihr selber dabei sein. Das ist ein Riesen-Gaudi. Ja. Wenn ihr also allein zu Hause sitzt, wir sind für euch da. Also auch so im persönlichen Gespräch, nicht nur hier über die Podcast-Spur. Nehmt einfach Kontakt zu uns auf und dann finden wir zusammen und dann spielen wir eine Runde mit euch. Genau, dann nehmen wir euch auf die Liste. Wir sind eure neuen besten Freunde. Und wir machen keinen Schweinkram. Ja, stimmt. Best Friends Forever. Ist das eigentlich der Titel dieser Sendung? Nein. Kommen wir fast so vor. Der Titel dieser Folge lautet Rinjekiekt. Hätte ich das gewusst. Aber jetzt. Schweinkram. Aber wir haben Schweinkram. Rinjekiekt mit Schweinkram. Hätte ich das gewusst, hätte ich entsprechend versaute Witze gemacht, rausgesucht. Aber. Das können wir ja auch mal machen. Versaute Witze, Ü18-Witze oder unter der Gürtellinie-Witze. Die ganze Folge wird dann Ü18 heißen. Ja, das können wir auch mal machen. Dann schalten wir die auch auf explizit. Also, liebe Kinder da draußen, wenn ihr irgendwann mal in unserem Archiv stöbert und ihr findet dort eine Folge mit dem Titel Ü18, Finger weg, das ist Schweinkram. Also, liebe Kinder, wir wollen uns dann heute bei euch verabschieden, denn ich glaube, die Lust ist groß, dass wir die nächsten Folgen alle ab Ü18 machen. Wir sehen uns zukünftig über Chatroulette. Genau. Okay, dann würde ich sagen, Rinje hört in die Witze, oder? Wir starten jetzt das Witzbattle in Folge 53. Wir sind topfit vorbereitet. Ich bin gespannt. Ich kann schon mal sagen, ich habe einen Anwaltswitz, ich habe einen Nachbarschaftswitz und ein Frauenwitz. Also ich sag mal so, ich lasse mich überraschen, toll, was ich habe. Gut, dann würde ich mal sagen, Marc, spitz die Zunge, schnalze mit der Zunge, los geht's. Also, da ist ein angetrunkener Obdachloser, der durchwühlt nach etwas Ess- oder Trinkbarem die Mülltonnen und entdeckt dabei in einer etwas tieferen Tonne, entdeckt einen Spiegel. Er schaut dort rein und denkt so, verdammt, eine Leiche. Aber der Witz wird jetzt noch schlimmer. Na jedenfalls, Er verständigt die Polizei, ein Beamter kommt vorbei. Er sagt, wo ist es denn? Na, da drüben. Ah, okay, er schaut da rein und sagt, verdammt, ist einer von uns. Die Welt ist manchmal wirklich so. Ja, ne? Bekloppt. Pass auf, ein Typ fährt zur Entenjagd aufs Land und als er eine Ente sieht, zielt er, schießt, aber der Vogel, der fällt auf den Hof eines Bauern und ja, der will dann die Beute nicht rausrücken und da sagt er zu ihm, ey, das ist mein Vogel, gib den her und dann nimmt der Bauer schlägt dann vor den Streit, wie man es auf dem Land so macht, mit einem Tritt in den Unterleib beizulegen. Und wer der kommt da noch. Und da sagt er, wer weniger schreit, kriegt den Vogel. Und da sagt der Städter, der ne, da auf der Entenjagd gefahren ist, na gut, machen wir so. So, der Bauer holt aus und landet einen gewaltigen Tritt in die Weichteile des Mannes. Und der bricht zusammen und bleibt 20 Minuten am Boden liegen. Und als wir... Und als er wieder aufstehen kann, sagt er, okay, jetzt bin ich dran. Und dann sagt der Bauer, Dann sagt der Bauer, nee, nehmen Sie die Ente. Toll. Genau. Oh Mann, Mann, aber das muss man sich mal konstruieren. Also wir bei uns auf dem Land, wir lösen unsere Probleme meistens mit einem ordentlichen Tritt in den Unterleib. Ja. Herrlich. Marc ärgert sich gerade, dass er den nicht erzählt hat. Nee, nee, schon okay, schon okay. Gut, dann machen wir eins zum Runterkommen, ne? Schatz, was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich wünsche mir die Scheidung. Oh Mann, ich wollte nicht so viel ausgeben. Auch gut. So, na, dann kommen Sie mal rein hier zu Ihrem Vorstellungsgespräch. Sie müssen auch gar nicht aufgeregt sein, müssen gar nicht nervös sein, setzen sich dahin. Ja, nee, aufgeregt bin ich gar nicht, aber ich muss Ihnen gleich sagen, ich bin ein bisschen abergläubisch. Ist doch kein Problem, dann zahlen wir Ihnen eben kein 13. Monatsgehalt. Ja, auch gut. Aus dem Leben, aus dem Leben. So, also ein sehr hochbetagtes Ehepaar geht in einen Schnellimbiss und da bestellen sich Hamburger und eine Portion Pommes, die sie ganz gerecht aufteilen. Und da kommt ein LKW-Fahrer und ja, der hat ein bisschen Mitleid und da sagt er, naja, ich kann ja für die Frau das Essen spendieren. Und da sagt der Ehemann, nee, nee, ist schon in Ordnung, wir teilen uns alles irgendwie ganz gerecht. Sie wird noch essen. Und da sagt er, ja, aber warum isst sie denn jetzt nicht? Und da sagt die Frau, weil ich habe die Schiene, Bate. Ja! Die teilen sich ja alles. Ja, ah. Den habe ich ja lange nicht gehört. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr gut. Mensch, René, Hut ab heute. Ne, hat sie was vorgenommen. Bin ja auf den dritten Witz gespannt. Ich auch. Pass auf, sieh zu ihm. Du sag mal, unsere neuen Nachbarn, ne? Der Mann drückt seine Frau jeden Morgen und gibt ihr ein Küsschen und dann sagt er ihr, wie lieb er sie hat. Warum machst du das eigentlich nicht? Ich kenne die Frau doch gar nicht. Ja, genau. Los, der dritte, Marc. Der dritte. Hau rein. Eieieiei. Ich weiß gar nicht. Naja, komm. Ich habe einen Joghurt fallen gelassen. Warum das denn? Der war nicht mehr haltbar. Den kenne ich anders. Kürzer, ne? Hm? Kürzer. Ich glaube, man kann ihn so oder so erzählen, der ist immer scheiße. Ein Fußballtorwart kommt nach dem Training, fährt mit dem Bus, setzt sich hin. Auf einmal ein riesen flatulentes Geräusch und dann dreht er sich um zu den anderen Fahrgästen und sagt, ich bin Torwart, der war unhaltbar. So kannte ich den noch gar nicht, also der ist immer komplett neu. Gut, Flatulenz, sagt er einfach, er hat gefurzt. Gefurzt. Bin ich jetzt endlich dran? Ich möchte meinen dritten Witz natürlich. Ich möchte quasi jetzt das nochmal rausreißen, was Marc jetzt hier gerade verzapft hat. Also, Polizist jagt hinter einem Fahrzeug her, was mit überhöhter Geschwindigkeit über die Autobahn rauscht, ne? Und eine richtig heftige wilde Verfolgungsjagd. Und letztendlich kann der Polizist den Wagen aber stoppen. Und dann geht er zu dem Fahrer und sagt, wisst ihr was? Durch die Verfolgungsjagd habe ich nicht mehr viel Zeit, ich habe gleich Feierabend. Wenn sie eine richtig geile Ausrede haben, dann lassen wir das mit dem Strafzettel. Und da sagt der Fahrer von dem Sportwagen, ja, wissen Sie was, Herr Polizist, vor 3 Wochen, da hat mich meine Frau wegen einem Polizisten verlassen und als ich sie gerade eben im Rückspiegel gesehen habe, da habe ich gedacht, sie wollen sie zurückbringen. Schönes Ding. Der ist gut, ja. Der ist gut. Mein René, also ich mache mir mal eine Notiz, das ist Probe heute. Vorbildlich, ne? So. Ja. Sehr gut. Ich könnte noch einen zwischenschieben als Ausgleich für den schlechten, den ich vorhin hatte. Stefan kommt dann gleich danach. Und zwar, da kommt jemand zur Polizeistation und sagt, ja, ich möchte gerne meine Frau als Vermittlung melden. Und so, ja, okay, wie lange ist denn schon weg? So, keine Ahnung. So, wann haben sie bemerkt, dass sie nicht mehr da ist? Naja, als ich heute Morgen das letzte weiße Hemd aus dem Schrank genommen habe. Naja, okay. Haben Sie ein Foto von ihr? Ja, hier. Oh Gott, wollen wir die wirklich noch suchen? Ja. Ja, ja, ja. So ist das. Ne? Und jetzt kommt Stefan. Ja, sie fragt ihn, Schatz, habe ich eigentlich zugenommen? Und er so, oh Mann, ey, ist Wochenende, lass uns doch Montag erst streiten. Ja, wird so gut. Den kenn ich nur wieder anders. Und schmeckt dir mein Essen? Suchst du schon wieder Streit, oder? Genau. Ja, war doch witzig. Ja. Wunderschön. Das war doch mal Humor. Der wievielte Witzbell ist das eigentlich? Wie viele Witze haben wir hier schon erzählt? Unzählige, zahlreich. Also die kann man gar nicht zusammenzählen. Ich glaube, wir haben in der 20. Folge angefangen, ne? Wir können ja mal ein Best-of zusammenschneiden. Oh nein. Das heißt, wenn jeder drei Witze erzählt hat in jeder Folge, wie viel? Gut, ich, wenn man meine Witze zählt, dann waren es wahrscheinlich auf die Folgen verteilt nicht so viele. Und die wiederholen sich ja ständig. Ich erzähle mal die lustigsten Witze von Stefan dann 5 Folgen später. Das heißt, wenn ihr einen Witz hier lustig fandet, dann werdet ihr ihn bestimmt bald wieder hören. Ja. Es lohnt sich also. So schön. Tolle Aussichten. Ja, Humor genau. Ist, wenn man trotzdem lacht oder wenn ihr gelacht habt. Also von daher, geiles Witzbattle. Ich würde mal sagen, da haben wir uns einen Applaus verdient jetzt mal, oder? Aber hallo. Absolut. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser 53. Folge angekommen. Aber Mann, ist das wieder wie im Fluge vergangen. Ich kann noch nicht aufhören. Ich möchte noch eine Sache erzählen. Quasi so zum Ende. Und zwar, mir ist neulich Folgendes passiert. Ich wollte eins meiner Kinder motivieren und musste an Muhammad Ali denken, der ja angefeuert wurde im Ring und sagte zu meinem Kind, Boumaye, Boumaye, ne, zum Anfeuern. Und dann fragte dieses Kind, was das denn heißt. Und da sagte ich, weiß ich auch nicht. Das haben die Ali, Muhammad Ali alle zugerufen im Ring. Und dann habe ich mal recherchiert. Und es heißt, töte ihn, töte ihn. Oh, na super. Meine. Das war ein schönes Schlusswort, ne? Hurra. Also, ja. Das hätten wir nicht besser sagen können. Nehmt mit die diesen Woche, motivierenden Worten von René entlassen wir euch. Nehmt die Woche und auf die Hörner, freuen uns ne? natürlich. Genau, wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge in 2 Wochen auch wieder dabei seid. Bis dahin bleibt gesund. Wir hören uns und Marc, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Ja, und ich erzähle euch gerne in der nächsten Folge, wie ich das Problem mit der Scheiß-Festplatte an diesem Scheiß-Fernseher geschissen habe. Es gibt da nämlich eine Lösung. Wir wissen, es gibt eine Lösung. Also wir vermuten es. Wir müssen jetzt nochmal ausprobieren. Ja, ne? Und dann sagen wir, wer die Lösung dem Marc verraten hat. Ja. Okay, in diesem Sinne, ich drücke uns allen die Daumen, Marc, weil dann bist du ja auch entspannter, wenn das endlich geht. Aber hallo. Dann ist dein Kopf auch nicht mehr so rot wie heute. Sag das noch einmal. Nein, in diesem Sinne würde ich sagen, das war der Schweinekram für diesen Tag. Ne? Schweinekram. Genau, da war es nochmal. Und macht's gut. Bis in 2 Wochen. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran. Und hier sind die Outtakes. Guten Abend. Und da sind wir wieder. Die 12 unglaublichen 3. Ich hab's mir angehört, verstehst du? Du bist eine Bombe. Du bist ein richtiger Fan, Stefan. Fan der ersten Stunde. René kickt. Gut. So, noch einen Schluck Tee und dann geht's los. Ich muss hier noch ein paar technische Tests machen. Oh nee, wir wollten jetzt anfangen, René. Ja. Wir haben jetzt keine Zeit für so eine Kinderkrankheit. Warte. Jungens, immer locker. Was hast du die letzten 2 Wochen gemacht? Das hättest du doch üben können vorher. Du weißt ja, ich brauche den Druck. Und unter Druck entstehen Diamanten. Ihr wisst Bescheid. Oder den russischen. Kalaschnikowska oder wie heißt der? Nee, der russisch andere. Russisch Roulette. So, geht da schon mal gut los. Haben wir alles auf Band, oder? Na Logo, wir brauchen noch ein paar Outtakes. Mann, ihr immer mit euer Outtakes. Outtakes sind besser als Witzbattle. So. Ach, scheiße. Okay, da wissen wir schon, wer die Witze vergessen hat. Ein Running Gag. Kannst du schnell Vanessa rufen, sie soll nochmal zum Kiosk eine Fernsehzeitung kaufen. Mist, diese Webseite, 11 tolle Witze, hilft auch nicht weiter, weil die kennen wir ja alle schon. Genau. Wir fangen jetzt an, Leute. Schnallt euch an. Der Podcast geht los. Folge 53, ne? René, muss ich eigentlich Chatroulette rauspiepen? Nein. Nein. Ist doch alles super. Ist es so? Ja, muss mal raufgehen. Mach mal. Und wie gesagt, Stefan, lass dich nicht lumpen, ne? Also. Hallo, Stefan. Kannst du mir mal bitte die Gurke zeigen? Ich würde sagen, wir machen jetzt die Aufnahmen aus, oder? Alles wir gehen jetzt schlafen. Dann stoppen wir jetzt. Ja, okay. Ja, ich mache in 5 Sekunden aus. In 4, in 3, in 2, in 1, in 0,5. Jetzt.